Hey Bas, wat zijn die paraat? Hey, dat is de one only DJ Tatano. Voor euch heute Nacht am Stage. Nautilus 2001 Transfer presents DJ Tatano. Nautilus 2001 präsentiert DJ Tatano. Hey Basel, sind ihr bereit? We'll be right back. Well, this night's a last forever. Nautilus 2001 in der Schweiz. Hey, machen wir Lärm für DJ Tatana. Hey, wir hören nicht. Machen wir viel Lärm für DJ Tatana. Live am Start für euch heute Nacht, Nautilus 2001, die Frau rockt den Floor. We'll be right back. Gentlemen, das war DJ Tatana.